Es war Knecht gelungen, das Eis zu brechen. Und bald wusste der Magister über De Signori und sein Leben alles, was er wissen musste. Namentlich brachte Plinio sie schon als Student in unversöhnlichen Gegensatz zu seiner Familie, zu seinem Vater vor allem. Diesen Mann enttäuschte, reizte und erbitterte sein Sohn Plinio dadurch, dass er als Student sich einer ausgesprochen oppositionellen und modernistischen Partei näherte und anschloss. Als Plinius Vater es erfuhr, reiste er alsbald zu seinem Sohn, donnerte ihn zum ersten Male im Leben im höchsten Zorn an, warf ihm Verschwörertum, Verrat an Vater, Familie und Tradition des Hauses vor. Plinio hielt dem Donner stand. Von da an kehrte das alte, harmlos vertrauliche Verhältnis zum Vaterhaus für Plinio nie mehr wieder. Es gibt Naturen, welche es zustande bringen, eine mit Opfern bezahlte Stellung im Leben, ein Amt, eine Ehe, ein Beruf, gerade um diese Opfer willen so zu lieben und sich zu eigen zu machen, dass sie ihr Glück wird und sie befriedigt. Bei De Signori war es anders. Er blieb zwar seiner Partei und deren Führer, seiner politischen Richtung und Tätigkeit, seiner Ehe, seinem Idealismus treu. Allein mit der Zeit wurden sie alle ihm doch ebenso problematisch, wie sein ganzes Wesen es nun einmal geworden war. Hinzu kam, dass seine Ehe, zwar nicht im groben Sinne, aber doch unglücklich und verfehlt, voll Spannungen, Komplikationen und Widerständen war. Vielleicht das Beste, was er hatte, gab sie ihm doch nicht jene Ruhe, jenes Glück, jene Unschuld, jenes gute Gewissen, die er so sehr entbehrte. Sie verlangte viel Umsicht und Haltung, kostete viel Anstrengung und auch der hübsche und schön veranlagte kleine Sohn Tito wurde schon früh ein Anlass zu Kampf und Diplomatie, zu Werbung und Eifersucht, bis der von beiden Eltern allzu sehr geliebte und verwöhnte mehr und mehr der Mutter zufiel und ihr Parteigänger wurde. Dies war der letzte und, wie es schien, der am bittersten empfundene Schmerz und Verlust in De Signoris Leben. Aber es hatte ihn nicht gebrochen. Wenn ich mir darüber klar zu werden versuche, wie es Freund Knecht damals angefangen hat, auf einen so resignierten und in sich verschlossenen Menschen wie mich zu wirken, sprach Plinio einmal später in kleinem Kreise, so sehe ich immer deutlicher, dass es zum größten Teil auf Zauberei beruhte. Und ich muss sagen, auch auf Schelmerei. Er war ein viel größerer Schelm, als seine Leute ahnten. Voll Spiel, voll Witz, voll Durchtriebenheit. Bei mir jedenfalls bediente er sich vor allem eines Kunstgriffs. Schon beim ersten längeren Gespräch deutete er mir an, dass er auf so etwas wie mein Erscheinen gewartet, ja, sich danach gesehnt habe. Und allmählich weihte er mich dann in seinen Plan ein, das Amt niederzulegen und die Provinz zu verlassen und ließ stets merken, wie sehr er dabei auf meinen Rat, meinen Beistand, meine Verschwiegenheit rechne, da er außer mir in der Welt draußen keine Freunde und keinerlei Erfahrung besitze. Ich gestehe, dass ich das gerne hörte. Ich glaubte ihm vollkommen. Später aber, im Lauf der Zeit, ist es mir allerdings wieder vollkommen zweifelhaft und unwahrscheinlich geworden, und ich hätte durchaus nicht sagen können, ob und wie weit er wirklich etwas von mir erwartete. Und auch nicht, ob seine Art und Weise, mich einzufangen, unschuldig oder diplomatisch, naiv oder hintergründig, aufrichtig oder künstlich und spielerisch war. Und inwieweit sein Spiel mit mir bewusst erdacht und gewollt und wie weit es trotz allem naiv und Natur war. Denn Magister Josef ist ein großer Künstler gewesen. Es war im 8. Jahre seines Magisteramtes, dass Josef Knecht zum ersten Mal den so oft wiederholten Einladungen seines Freundes folgte und ihn in der Hauptstadt besuchte. Er fand das moderne Haus von einer stattlichen, sehr klugen, zurückhaltenden Dame regiert, die Dame aber von ihrem hübschen, vorlauten und eher unartigen Söhnchen beherrscht, um dessen Person sich hier alles zu drehen schien, und das von seiner Mutter die rechthaberisch präpotente, etwas demütigende Haltung gegen den Vater gelernt zu haben schien. Knecht verhielt sich beobachtend, abwartend und schweigsam. Es war ein mühevolles, unschuldloses, von unterdrückten Trieben schwül geheiztes Beisammensein, voll von Furcht vor Störungen und Ausbrüchen, voll von Spannungen. Und der Stil von Benehmen und Rede war, wie der Stil des ganzen Hauses, ein wenig allzu gepflegt und gewollt. als könne man den Schutzwall gegen etwaige Einbrüche und Überfälle gar nicht fest, nicht dicht und sicher genug aufbauen. Es blieb nicht bei diesem ersten Besuch. Er wurde mehrmals wiederholt und führte zu Gesprächen über Erziehung und über den jungen Tito, an welchen auch dessen Mutter lebhaften Anteil nahm. Der Magister gewann allmählich Vertrauen und Sympathie dieser klugen und misstrauischen Frau. Durch seine seltenen Besuche und dadurch, dass Plinio unter seinem Einfluss stand, kam doch ein Maß und eine Mahnung in die verbogenen und verschrobenen Familienzustände. Für den Magister aber, während er von Mal zu Mal im Hause des Signori einen Einfluss und Autorität gewann, wurde das Leben dieser Weltleute immer reicher an Rätseln, je besser er es kennenlernte. Doch wissen wir über seine Besuche in der Hauptstadt und das, was er dort sah und erlebte, recht wenig und begnügen uns mit dem hier Angedeuteten.